wasserloses Land. Weinen um den toten Bruder, wenn Gottes Namen fiel. Weinen Tränen ohne Hoffnung, nur der Tod trägt sein Spiel. Jung und